Deutsch-italienische Freundschaft. Seit einigen Jahren werde ich häufig zu Vorträgen eingeladen, von Vereinen, Schulen und auch von Unternehmen. Immer wieder mache ich dabei eine interessante Beobachtung. Häufig wollen meine Auftraggeber danach bei einem gemeinsamen Abendessen noch etwas zusammensitzen. In der Regel suchen meine Gastgeber dafür ein italienisches Restaurant aus, und in der Regel sind sie sehr erstaunt, wenn ich sie bitte, mir vorher mitzuteilen, welches, damit ich einen Background-Check vornehmen kann. Ich möchte nicht, dass von meinen Veranstaltungen Mafiosi profitieren. Es zeigt sich mir dabei eine überaus häufige Annahme. Kaum ein Mensch, mit dem ich zu tun habe, bezweifelt, dass es die Mafia in Deutschland gibt. Allerdings gehen alle davon aus, dass es in ihrer Umgebung keine Mafiosi gebe und können sich nur schwer vorstellen, dass ihr Restaurant mafiös sei. Schaue ich dagegen in meine Akten, lese ich leider viel zu oft von Gastwirten, die entsprechende Verbindungen unterhalten. Wie bereits beschrieben, gibt es dazu allerdings keine Zahlen oder Statistiken. Einmal war ich für eine Veranstaltung in München gebucht, ein Abendessen mit CEOs und Geschäftsführern von mittelständischen Unternehmen. Für mich sind solche Termine wichtig, denn ich kann dort für mögliche Gefahren sensibilisieren und so, hoffentlich, zum Schutz unserer Wirtschaft beitragen. Und eventuell den Bemühungen von Leuten wie Mario Lottini und Co. Kontakte zur Wirtschaft aufzubauen, etwas entgegensetzen. Im Vorfeld hatten mir die Organisatoren, sehr sympathische Leute von einem Beratungsunternehmen, gesagt, sie hätten ein italienisches Restaurant ausgesucht. Wir dachten, das passt gut. Nun ja. Ich machte mich an meinen Check, schaute mir die Namen der Inhaber an, informierte mich bei Quellen. Ich habe natürlich nicht Akten und Dokumente zu sämtlichen Mafia-Aktivitäten, das ist allein aufgrund der restriktiven Handhabung von Akten in Deutschland unmöglich, aber im Laufe der Jahre hat sich ein Bestand von rund 60 Gigabyte an Haftbefehlen, Gerichtsurteilen, Vernehmungsabschriften, Untersuchungsberichten, Parlamentsprotokollen und anderen Unterlagen angesammelt, die bei einer Risikoabschätzung helfen. Für Bayern hatte ich einmal sämtliche Treffer, die ich in meinem Dokumentenbestand fand, auf eine Landkarte gepinnt. Knapp 80 Punkte musste ich quer über das Land verteilen. In München und einigen anderen Städten hätte ich gleich mehrere Punkte setzen können, wenn ich mir nicht die Vorgabe gegeben hätte, maximal einen pro Kommune einzutragen. Zu dem Restaurant, welches das Beratungsunternehmen ausgesucht hatte, ergaben meine Recherchen zum Glück nichts Auffälliges. Eine Quelle bei der Polizei teilte mir die Einschätzung mit, dass das Lokal sauber sein dürfte. Letzte Sicherheit gibt es bei dieser Frage nie. Dennoch fuhr ich beruhigt zu diesem Vortrag. Das Restaurant mitten in Schwabing war rustikal gehalten, karierte Tischdecken, wie man Italien eben inszeniert in Deutschland. Ich berichtete von meinen Recherchen und erzählte dabei auch von den Gesprächen mit Carmine Schiavone, einem Boss des Casellesi-Clans aus Casal di Principe, der zum Aussteiger wurde. Sein Heimatort hatte damals eine bereits zwei Jahrhunderte währende Geschichte organisierter Kriminalität. In der Stadtchronik auf der Online-Seite vermerkt die Gemeinde, Zitat, im Jahr 1805 stieg die Bevölkerungszahl leicht an, aber Unwissenheit und Armut nahmen so stark zu, dass einige Menschen zum Viehdiebstahl oder Banditentum übergehen mussten, um zu überleben. In Casal di Principe und im gesamten Gebiet von Aversa breitete sich daraufhin das Banditentum aus. Vielleicht sagt man von den Casalesi auch deshalb, dass sie besonders brutal und stets bereit zum Mord seien. Schiavone löste sich 1997 von dem Clan und kämpfte fortan gegen die illegale Ablagerung von giftigen Abfällen bis hin zu Strahlenmüll. Er hatte ausgesagt, dass Kisten mit radioaktiven Schlacken aus Deutschland in seiner Region vergraben worden waren, Kisten mit dem Bundesadler drauf. Nachdem seine Aussagen nicht mehr als geheim eingestuft waren, habe ich ihn für Report München dazu interviewt, wieder gemeinsam mit Andrea Palladino. Schiavone berichtete uns, wie er im Landeskriminalamt in München vernommen worden war und vermutlich auch vom Bundesnachrichtendienst. Er erzählte uns aber auch von Mordkommandos seiner Männer mit Kalaschnikows. Nach meinem Vortrag kam einer der beiden Wirte des Münchner Restaurants zu mir an den Tisch. »Den Mann kenne ich«, sagte er über Schiavone. Ich zuckte innerlich zusammen. Waren wir doch am falschen Ort für den Vortrag? Der Wirt wollte mich nicht erschrecken, im Gegenteil. Sein Clan ist der Grund, warum ich aus der Region weggegangen bin. Zum Abschied schenkte er mir eine teure Flasche Wein.